Skript Moderator. Willkommen zur Presseschau. Heute berichten wir über die Ricky-Zwillinge. International dokumentiert und dramatisch erzählt. Sprecherin. Netflix. Entführt im Kalten Krieg. Er nennt sich jetzt Joscha Eel. Aber für mich bleibt er immer mein Bruder Josh. Sprecher. Josephine Ricks. So steht es heute in ihrem Pass. Wer war Josi Ricky wirklich? Sprecherin. Amazon Prime. Cold Case LA. The Ricky Twins. Als Joscha Eel betrat er den Gerichtssaal. Ein fremder Name, der für Sicherheit sorgen sollte. Sprecher. Sie meldete die Kinder als Josephine Ricks und Joscha Eel an, damit niemand mehr den alten Fall erkennt. Sprecherin. ZDF Doku-Drama. Die Entführung. Mein Name ist Joscha Eel. So wurde es mir auferlegt. Alles sei vorbei, sobald ich diesen Namen benutze. Sprecher. Josephine Ricks, Sie können jetzt eintreten. Ihre Identität ist sicher. Aber ihre Hände zitterten. Sprecherin. Arte. Im Versteck. Die Ricky-Zwillinge. Mein Pass sagt Josephine Ricks, aber in mir schreit Josi noch. Sprecherin. Deutschlandfunk. Kalte Spur. Ihr neuer Name war Josephine Ricks. Im Interview sagte sie, ich habe ihn angenommen, um weiterzuleben. Sprecher. Joscha Eel. So lautet der Name, unter dem er heute arbeitet. Das war Teil des Schutzprogramms Sprecherin. BBC Radio 4. Cold War Abductions. Wir konnten sie als Joscha Eel und Josephine Ricks ausfindig machen, dank geänderter Unterlagen. Sprecher. Ich musste lernen, als Josephine Ricks zu unterschreiben, so das Opfer im Feature. Sprecherin. Investigation Discovery. Disappeared. L.A. The Twin Abduction. In den Schutzunterlagen tauchten erstmals die Namen Joscha Eel und Josephine Ricks auf. Sprecher. Sie sollen ab jetzt Eel und Ricks heißen, so der Beamte in der Nachstellung Sprecherin. ARD Tatort, gefährliche Spur. Sagen Sie mir, wo ich Joscha Eel finde. Der Name Ricky existiert nicht mehr. Moderator. Zusammenfassung. Internationale Produktionen zeigen, wie aus Josh und Josi Ricky die Ide.